Wer hat wann wie lange mit wem telefoniert? Telekommunikationsanbieter müssen diese Daten anlasslos 10 Wochen speichern und bei Bedarf den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, wenn diese zum Beispiel eine schwere Straftat aufklären wollen. So die neuen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung, die die Grünen von Anfang an kritisch gesehen haben. Dem Bundesverfassungsgericht liegen damit nun 8 Klagen gegen das neue Gesetz vor. Die alten Vorschriften zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung hatte Karlsruhe 2010 gekippt.